Trotz der ganzen gefeierten, tollen neuen Jobs, die da angeblich geschaffen wurden, Billigjobs, Minijobs, Leiharbeit, die boomt wieder auf Vorkrisenniveau. Das sind alles Jobs, von denen Menschen eben nicht leben können. Und das ist das Grundproblem. Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Ich bin Horst. Ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne. Ich hoffe es bei euch auch. Radio Contrabanda 91.4 FM. Guten Morgen, es ist ein neuer Samstag, ein neuer Niemandslandtag. Hallo. 14. Juli 2012. Herzlich willkommen hier an der Plaza Real. Herzlich willkommen hier in unserem Studio von Contrabanda FM. Die Sendung Niemandsland, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Dieser Sommer 2012 wird vielleicht einmal in die Annalen, in die Geschichte dieses Landes als der Kürzungssommer eingehen. Als der Amoklauf gegen die Zivilisation selbst, als der Amoklauf gegen Schulen, Universitäten, Forschung, Kulturinstitutionen, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser, gegen alles, was die Menschen brauchen, um zu leben und zu überleben. Wir hier von Contrabanda FM und auch von Niemandsland versuchen, ein kleines Gegengift zu verabreichen. Gegen die Verzweiflung, gegen die Hoffnungslosigkeit und gegen das Hinnehmen dieser Ausplünderungspolitik von Seiten einer Finanzkaste, die versucht, eine private Weltregierung zu installieren. Also auch heute wieder auf dem Programm viel Unterhaltsames, viel Informatives, allerlei Hintergründiges und wie immer viel, viel, viel Musik. In Deutschland produzierte Musik, deutsche Musik, falls es so etwas überhaupt gibt, und Musik, die von deutschen, in Deutschland geborenen Menschen, Frauen und Männern gesungen wird. Musik hier im Niemandsland. Das sind natürlich Frösche im Hintergrund. Was da quakt und zirpt, das sind Frösche von der CD Maus on Mars, die EP Collection. Das ist das Stück, das Frosch heißt. Man hört ihn da. Außerdem fragen wir uns, was macht eine Maus auf dem Mars? Absurd. dann dort bin, komm, da muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch in meinem. Wird halt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen. Unverkennbar Tote Hosen, die Toten Hosen, von ihrem neuen Album Ballast der Republik, von der CD 2 mit Coverversionen, hier in diesem Falle eine Coverversion des Liedes Heute hier, Morgen dort von Hannes Wader. Übrigens auch auf der Hommage-LP an Hannes Wader, anlässlich des 70. Geburtstages des Meisters der deutschen Liedermacher, Hannes Wader. Carissimi amici cattolici, oggi è una giornata. Wer es schwer hat in diesen Tagen, ist Ratzinger. Herr Ratzinger, er hat soeben die Titanic verklagt, das endgültige Satiremagazin. Benedikt XVI. Fühlt sich nämlich durch das aktuelle Titelbild in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Wir sollten dieses Titelbild einmal beschreiben. Man sieht die Lichtgestalt von Herrn Josef Ratzinger. Mit ausgebreiteten Armen steht er da in seinem weißen Gewande, in diesem weißen, man könnte sagen, leicht ins gelblich-goldene spielende Gewand aus diesem Stoff, wo man denkt, das ist Brokat. Der teuerste Stoff, den man nur aus Märchen kennt, wo die Könige in Brokat und Seide gekleidet waren. Sehr kokett, sehr nett, aber es gibt einen kleinen Haken bei diesem Bild. Man sieht einen gelben Fleck, ungefähr in Höhe der Lenden des Papstes. Und da ist ein Pfeil drunter und da steht Vatileaks, die undichte Stelle endlich entdeckt. Das hat natürlich für Verstimmung gesorgt. Im Vatikan ein Penelawitz, eine lustige Verulkung. Eine Verulkung des Heiligen Vaters, ungefähr auf dem Niveau eines 11- oder 12-Jährigen. Da lacht man natürlich, hihi, haha. Aber eine andere Sache ist natürlich dann auch gleich zu klagen und, wie gesagt, die Zeitung bzw. das Titelbild verbieten zu lassen. Jedenfalls, Papst Benedikt XVI. Hat das Satiremagazin Titanic zu einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Anlass ist das aktuelle Titelbild Halleluja im Vatikan, die undichte Stelle ist gefunden. Wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte hat Erzbischof Angelo Baccio im Namen von Benedikt XVI., die Bonner Kanzlei, Redeker, Selina und das mit der Durchsetzung der Unterlassung beauftragt. Gegenüber Titanic bestätigte der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, ein gewisser Herr Matthias Kopp, den Vorgang, man werde sich intensiv mit der Angelegenheit beschäftigen. In einer ersten Stellungnahme weist die Redaktion der Titanic die Vorwürfe natürlich zurück. Benedikt muss uns missverstanden haben, erklärte Chefredakteur Leo Fischer. Der Titel zeige einen Papst, der nach der Aufklärung der Spitzelaffäre WatiLeaks feiert und im Überschwang ein Glas Limonade über seine Soutane verschüttet hat. Es ist allgemein bekannt, dass der Papst ein großer Freund des Erfrischungsgetränks Fanta ist. Man hoffe nun auf ein persönliches Gespräch mit dem Heiligen Vater, um das Missverständnis auszuräumen. Die Unterlassungserklärung werde man einstweilen nicht unterzeichnen. Es ist das erste Mal, dass ein Papst zivilrechtlich gegen Titanic vorgeht. Ja, und im Hintergrund war natürlich die Stimme eines der größten Papstimitatoren, Herrn Gerhard Polt. Der macht natürlich gerne seinen Ulk mit der Stimme des Papstes, der kann den auch herrlich nachmachen. Das haben wir gerade gehört und das ist schon klasse. Mit ganz oben, Papst Benedikt XVI. Hat mit Astronauten im All telefoniert. Durchgestellt zur Weltraumstation ISS wurde die Videoschaltung von der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Mit dabei war auf der Erde unter anderem der deutsche Ex-Astronaut Thomas Reiter, inzwischen ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt. Die Menschheit durchlebt eine Zeit extrem rasanter Fortschritte, was wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Möglichkeiten angeht, sagte Benedikt. In gewisser Weise sind Sie unsere Vertreter als Speerspitze der Menschheit bei der Erkundung neuer Räume und der Möglichkeiten für unsere Zukunft, die hinausgehen über die Grenzen unserer alltäglichen Existenz. Benedikt fragte nach der Ehefrau des Kommandanten Mark Kelly, die US-Politikerin Gabrielle Giffords war im Januar angeschossen worden und tröstete Paolo Nespoli aus Italien, dessen Mutter während der Mission gestorben war. Wie denn wohl die Erde von außen aussehe, fragte der Pontifex und einer der 12 setzte zur persönlichen Himmelfahrt an. Da lachte der Papst. Das sind so herzerweichende kleine Reportagen, die auf Radio Vatikan zu sehen sind. Der Papst lacht, der Papst sendet Grüße ins Weltall, der Papst winkt den Astronauten zu. Hört's natürlich nicht leicht. Titanic versucht nun in einer Freundschaftsdienstkampagne, das Satire-Magazin Titanic, wohlgemerkt, in einer Freundschaftsdienstkampagne neue Freunde für den Papst zu finden. Neue Freunde für den Papst heißt der Aufruf. Es gibt dazu ein langes Formular zum Ausfüllen, eine Art Umfrage. Sein Kammerdiener ist ein Verräter, die Kardinäle tuscheln über ihn, die Haushälterin ist eine Hexe. Es wird einsam um unseren Papst. Was Santa Papa jetzt braucht, sind zuverlässige, nette Leute zum Plaudern, Verreisen und Enzyklen verfassen. Hast du das Zeug zum BPFE, zum Best Pope Friend Ever? Wie würdest du dich verhalten, wenn der Papst dein Freund wäre? Finde es raus beim Titanicasting. Es gibt jetzt einen längeren Fragebogen, da muss man immer ankreuzen. Ich lese mal nur ein paar Kostproben aus diesem Fragebogen vor. Die erste Frage lautet, du kommst morgens in die Kapelle und siehst, wie dein bester Freund verstohlen ein paar Hostien reinsnackt. Was tust du? Vier Alternativen. Die Glaubensinquisition anrufen, Gott anrufen, Gott lieb anrufen, Gott rachsüchtig anrufen, nichts. Gott sieht ohnehin alles. Eine andere Frage lautet, im Zimmer deines besten Freundes findest du einen Brief an seine Frau. 10 Minuten später ruft ein Reporter vom Corriere della Blasfemia an. Was sagst du ihm? Nein, der Papst wohnt hier nicht mehr. Probieren Sie es in Avignon. Nein, der Papst probiert gerade neue Dessous an. Können Sie zurückrufen? Nein, der Papst zieht gerade einen durch. Kann er zurückrufen? Ciao Luigi, zück schon mal das Scheckbuch. Hab hier höllisch heiße Infos. In der Umkleidekabine vom Vatikan findest du einen leblosen Schweizer Gardisten, dem eine helle Bade aus dem Allerwertesten ragt. Was tust du? Ich baue einen Reliquienschrein um ihn herum. Ich kann es nicht glauben, katholisch. Ich rolle einen Stein vor sein Grab und halte ihm die Daumen. Ich reagiere falsch. Nur eine Antwort ist gut, um dem Papst zu helfen. Der Papst, ein Muslimbaby und Richard Dawkins ertrinken gleichzeitig im Weihwasserpool. Du hast aber nur einen Rettungsring. Wem wirfst du ihn zu? Dem Papst, weil das ganze Gold ihn runterzieht? Keinem. Gott wird die Seinen schon zu sich holen. Dem Muslimbaby, denn alle Päpste können schwimmen. Dem Dawkins, weil der arme Sünder ja nur dieses eine Leben hat. Una giornata di gioia, però pure di disperazione. La crisi universale ci porta in una situazione infernale. Il diavolo satanico stesso ha costruito una opera buffa di Lucifero. I malfattori vanno arrestati in flagrante, questi dolci bambini domspazzeri di Regensburg, così innocenti e immacolati. A Augsburgo la vergogna mixa est. Die Mauern ein, die uns denn. wahrscheinlich kein Begriff, ist in der Geschichte der Menschheit so verhunzt worden, so missbraucht, so tausendfach zu Recht in den Mund genommen worden und ebenso tausendfach mit Lügen überhäuft worden wie das Wort Freiheit. Ein alter Lehrer von mir hatte immer gesagt, wenn jemand sagte, wir wollen Freiheit, er hat gesagt, Freiheit alleine ist nichts. Du musst immer sagen, wovon und wofür. Jedenfalls ist Freiheit längst ein Kampfbegriff geworden. Die universellen Menschenrechte gelten und müssen auch für die Arbeitsverhältnisse gelten. Die gegenwärtig vorherrschende Kapitalmacht agiert, wenn es für sie passend ist, bekanntlich außerhalb des Rechtsstaats. Außerhalb der parlamentarischen Demokratie und nicht zuletzt außerhalb der universellen Menschenrechte. Diese Feststellung ist banal, wir wissen das. Sie wird allerdings dadurch kompliziert, scheinbar, dass gerade Vertreter dieser Kapitalmacht sich weltweit für den Rechtsstaat, für die parlamentarische Demokratie und neuerlich wieder besonders heftig für die Menschenrechte einsetzen. Natürlich nicht hier, sondern in Syrien, in Libyen, in Nordkorea, in China, das heißt in allen jenen Gegenden und Staaten der Welt, die von Wall Street noch nicht kontrolliert werden. Dabei werden die Menschenrechte bekanntlich selektiv und widersprüchlich reklamiert, das wissen wir. Nach dem Motto des damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, Son of a bitch, hin oder her, es muss unser Son of a bitch sein. Drecksack, Hurensohn und so weiter, könnte man Son of a Bitch übersetzen. So wird in Peking und Moskau die Meinungs- und Demokratiefreiheit für Personen und Gruppen reklamiert, deren politischer Hintergrund natürlich immer im Dunkeln gehalten wird. Was wissen wir über einen Chodorowski, der da im Knast sitzt, wegen Korruption und Milliardendiebstahl angeklagt. Was wissen wir eigentlich? Es wird so getan, als wäre dieser Mann ein Garant der Demokratie und die Tatsache, dass er im Knast sitzt, zeigt, wie schrecklich dieses Regime eigentlich ist. Hier werden natürlich Gewerkschafter nach einer Demo in den Knast gesperrt, weil sie vor der Börse ein Stückchen Papier mit dem Feuerzeug angezündet haben und eine Richterin fordert 30 Jahre. Was sind das für Verhältnisse? Das, was man in Moskau einklagt, wird hier mit Füßen getreten. Gleichzeitig werden im Westen Blockupy-Manifestationen, wie wir wissen, gnadenlos abgeräumt, niedergeprügelt. Im Protokoll der Frankfurter Polizei nach den verbotenen Demonstrationen gegen die Bankenmacht stand als Grund für die Festnahme, Achtung, Antikapitalismus. Ha, Freiheit der Meinung. Rebellen wie die Taliban, die sind einmal gut, wenn es passt, und dann sind sie wieder böse, wenn es auch wieder passt. Typen wie Libyens Gaddafi wurde hofiert. Diese Leute werden wirklich mit Weihwasser besprengt. Es wird ihnen Zucker vorne und hinten reingeblasen. Immer natürlich, wenn es passt. Und wenn es nicht passt, werden sie zum Mord freigegeben. So sieht's aus. Die neoliberale Theorie und Praxis kennt keine Menschenrechte. Sie anerkennt ernsthaft nicht einmal die bürgerlichen Gesetze der klassischen Kapitaldemokratien. Denken wir einmal nur an so einen harmlosen Fall wie den Fall Eurovegas hier in Barcelona. Die Politiker haben in vorauseilendem Gehorsam in einer unglaublichen Übung von Rückgratverbeugung diesem Mafia-Boss versprochen, sie würden jedes Gesetz außer Kraft setzen, um diese Bordell- und Spielhöllenwelt hierher zu holen. Sie würden das Anti-Rauch-Gesetz außer Kraft setzen, dieses Souveränitätsgesetz, die Steuergesetze, die Fiskalgesetze. Sie würden alle Gesetze, an die wir uns halten müssen, außer Kraft setzen, wenn dieser Mensch nur kommt mit seinem Las Vegas. Ihr oberstes Prinzip also ist die Freiheit des Einzelnen, wobei es in der Praxis nur die einzelnen Kapitalbesitzer und Privateigentümer sind, die diese Freiheit wahrnehmen können. Die abhängig Beschäftigten zum Beispiel können diese Freiheit bekanntlich nicht wahrnehmen. Wenn deshalb etwa Gewerkschafter in den Hinterhöfen und Sweatshops des Westens verfolgt und getötet werden, wenn hunderttausende junge Frauen kaserniert werden, um unter menschenunwürdigen Bedingungen Jeans, Computerteile und iPhones für westliche Konzerne zu montieren und nach einigen Jahren gesundheitlich verschlissen sind, da werden keine Menschenrechte reklamiert. Wenn in Deutschland unliebsame Beschäftigte und Betriebsräte ausspioniert und entlassen werden, da bleiben unsere Menschenrechte natürlich taub und stumm. Der UN-Sozialpakt ist auch in den westlichen Kapitaldemokratien bekanntlich bzw. unbekanntlich unmittelbar geltendes Recht, und zwar seit über 4 Jahrzehnten. Der Sozialpakt, auf der Erklärung der universellen Menschenrechte fußend, enthält unter anderem das Recht auf Arbeit. In der Praxis gibt es das nicht. Das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. Wenn es passt, wird die zerschlagen. Wie wir gesehen haben, werden Gewerkschaftsdemos niedergeknüppelt, Gewerkschafter werden verhaftet und in Polizeiwachen gequält und gefoltert. Gewerkschafter werden getötet. Das Recht auf angemessene Entlohnung. Da kann man nur ein schallendes Gelächter anfügen. Das Recht auf gleiche Bezahlung von Mann und Frau. Haha. Das Recht auf Wohnung. Hihi. Das Recht auf Gesundheitsversorgung. Auf Schutz vor Armut. Besonders auf Schutz vor Armut. Allein in diesen Tagen durch die Straßen von Barcelona zu gehen und an den Glitzerfassaden einmal vorbeizugucken und von den Fun City Global People einmal abgesehen, wenn man genau hinguckt, sieht man unglaublich viel Elend. Immer mehr Leute, die in Mülltonnen wühlen, die auf Abrissgeländen schlafen. Immer mehr Prostituierte, jugendliche Kinder, die betteln. Schutz vor Armut, universelle Menschenrechte existieren hier nicht. Das bedeutet, wenn der Staat, der die Menschenrechte verletzt, von der UN nicht angeprangert und angeklagt wird, sondern nur manchmal ein Staat, den man gerade auf dem Kicker hat, ich komme immer wieder auf das Beispiel Syrien, weil es so aktuell ist, dann kann man von universellen Menschenrechten nicht mehr reden. Der Staat, wenn er Menschenrechte verletzt, kann sich nicht auf seine Souveränität berufen, wenn man die universelle Erklärung der Menschenrechte ernst nimmt. Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn eine Regierung jeden Bezug zur Realität verliert, ist es in der Regel nicht besonders gut für das Land. Herr Brüderle, Sie träumen vom Wirtschaftsaufschwung mit Flügeln. Ich will Ihnen ja nicht Ihre Träume nehmen, aber Sie sollten eigentlich wissen, auf welch wackeligen Fundamenten dieses aktuelle Wachstum, was wir in Deutschland haben, beruht. Sie träumen von einem Jobwunder. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie die Statistik fälschen, weil Sie etwa 1 Million Menschen, die in diesem Lande verzweifelt nach Arbeit suchen, schlicht nicht mehr erfassen und schlicht nicht mehr rechnen. Und noch eine andere Zahl ist interessant. Die Summe der Löhne und Gehälter liegt heute in der Bundesrepublik, inflationsbereinigt, auf dem Niveau von 1991. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Trotz der ganzen gefeierten, tollen neuen Jobs, die da angeblich geschaffen wurden, Billigjobs, Minijobs, Leiharbeit, die boomt wieder auf Vorkrisenniveau. Das sind alles Jobs, von denen Menschen eben nicht leben können. Und das ist das Grundproblem. Und im Gegenzug sind die Gewinn- und Vermögenseinkommen in diesem Jahr schon wieder um 22% nach oben geschossen. Das ist Ihr Aufschwung, Herr Brüderle. Aber dieser Aufschwung trägt nicht. Weil die, die diese dicken Einkommen beziehen, die schieben sie eben nur auf die Finanzmärkte, während der Binnenmarkt und der Konsum unverändert am Boden liegen. Und gerade deshalb ist Ihr Sparpaket eben nicht nur ein sozialer Skandal, sondern auch ein wirtschaftspolitischer Irrsinn. Weil Sie können doch nicht im Ernst glauben, dass Sie die Wirtschaft dadurch stabilisieren, dass Sie denen, die nur wirklich jeden Euro für ihre dringendsten Lebensbedürfnisse brauchen, dass sie denen auch noch das letzte Geld aus der Tasche ziehen. De 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM 91.4. Nuestro podcast es www.nimensland.contrabanda.org. Sie hören Niemandsland, Sie hören eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Live im Moment hier, direkt aus dem Herzen der Stadt, von der Plaza Real. Stadtfront! sie satt. Keine Chance im neuen Babylon. Erzittern vor dem Aufschrei der Nation. Chaos und Verdammt, doch nicht so dick und wärmt, doch die Lage ist ruhig in der Innenstadt. Front! Front! Das sind keine Summen, mit denen das sind man ein Haus baut. Mit denen man ein Haus die verbessern alle selber. Die verbessern alle selber. Jeder muss doch mal den Kopf waschen. Sonst geht das nicht vorwärts. Sonst geht das nicht vorwärts. Denn was die da schicken können, das sind keine Summen, mit denen das man ein Haus baut. Mit denen man ein Haus baut. Wir verbessern alle selber. Jeder muss doch mal den Kopf waschen. Jetzt geht es vorwärts, wir sind schon in Los Angeles und den Statisten stehen alle Türen offen. Wenn wir uns jetzt zusammennehmen und jeden Fehltritt vermeiden, dann geht es unaufhaltsam weiter nach oben. Stück verbindet Elemente des Flamenco mit den Fanfaren aus Gladiatorenfilmen. Eine Woge der Erregung wälzt sich durch den Saal. Aber bei dem Thema, um das es jetzt geht, war mir auch keine weniger leidenschaftliche Gestaltung möglich. Es geht nämlich um Deutschlehrer in diesem Stück. Sind Deutschlehrer hier heute Abend? Hm? Zumindest keine, die es zugeben. Deutschlehrer, ihr hättet die neue Rechtschreibung verhindern können. Ihr hättet sie verhindern können. Wer, wenn nicht ihr, an euch wäre es gewesen zu sagen nein. Denn wisst ihr, wenn ihr sagt, Schiller ist ein cooler Typ, der hat es echt drauf, dann glaubt man euch das nicht. Und wenn ihr sagt, Max Frisch ist heute immer noch aktuell, deshalb heißt er auch Max Frisch, dann glaubt man euch das nicht. Aber wenn ihr sagt, selbstständig schreibt man mit Doppel-ST, dann glaubt man euch das doch. Und wenn ihr sagt, es sich leicht machen, das sind vier getrennte Wörter. Es sich leicht und machen, er hat es sich leicht gemacht. Da liegt man als 16-Jähriger zwar auf dem Boden und bepisst sich vor Lachen, aber man glaubt es euch. Und wenn ihr sagen, die neue Rechtschreibung, die ist doch gar nicht mehr neu. Aber falsch ist sie immer noch. Als könnten 10 Jahre Opportunismus irgendetwas ändern. Deutschlehrer, ihr hättet Bushido verhindern können. Und Xavier Naidoo, ihr hättet es verhindern können. Wer, wenn nicht ihr, an euch wäre es gewesen zu sagen, das reimt sich nicht, das sind schiefe Bilder, das sagt kein vollständiger deutscher Satz. Oder besser, ihr hättet schon früher damit beginnen können, Poetry Slam und Rap-Kultur in eurem Unterricht tot zu kaspern. Dann wäre uns bestimmt auch viel erspart geblieben. Deutschlehrer, schaut euch doch mal an, wo sind die Korthosen geblieben und die Polunder? Deutschlehrerinnen, wo sind die Steckfrisuren? Die Schüler haben einen Anspruch darauf. Sie brauchen doch ein klares Wertesystem. Sie wollen doch von euch wissen, welches Outfit gar nicht geht und welche Bücher. Deutschlehrer, wenn ihr wollt, dass die Schüler ein Werk der Wortkunst entdecken und ein Leben lang im Herzen tragen, haltet es um Gottes Willen aus eurem Unterricht raus. Kapiert das doch endlich, ihr seid wie König Midas, falls euch Mythologie etwas sagt. Bloß, dass alles, was ihr anfasst, zu Scheiße wird. Ihr seid das Abführmittel der Kultur. Oder anders gesagt, ihr seid die Bösen. Aber nicht, weil ihr wirklich böse seid, sondern weil es eure Aufgabe in der Gesellschaft ist. Zur Sozialisation gehören Feindbilder. Werdet euch endlich eurer Verantwortung bewusst. Ich weiß, dass ihr mich hört. Ihr geht ja inzwischen in Comedy-Clubs. Und auf Facebook. Ja, ihr geht auf Facebook ins neue Medium, wo die Schriftlichkeit ihre triumphale Renaissance bar jeder Orthographie erlebt. Ich kotze ab mit 2 Z. Gerade wieder aus dem Mund eines Nacktmodels auf Playboy Late Night gehört. Zu meinen Hobbys gehört auch das Internet, weil hier die Schriftlichkeit eine Renaissance erlebt. War bestimmt eine Deutsch auf Lehramtsstudentin. Deutschlehrer, ihr hättet Harry Potter. Nein, den hättet ihr nicht verhindern können, ich gebe es zu. Aber das ist noch lange kein Grund, sich nachts um 2:30 gemeinsam mit den Gören in die Schlange vor dem Buchladen zu stellen, weil der neue Band released wird. Wie krank ist das denn? Harry Potter, dieser gewaltverherrlichende Päderastentraum mit Zauberstab. Das Hörbuch vom Feuerkelch war so spannend. Eigentlich war meine Ausfahrt schon da, aber ich bin extra noch über Leverkusen gefahren, um es zu Ende zu hören. Und zu Hause steht Robert Musil im Regal und wurde noch nicht einmal angefangen. Deutschlehrer, Schande über euch. Schande, Schande, Schande, Schande über euch. Deutschlehrer. Und jetzt nehmt gefälligst dieses Scheißlied. Ohne Reim und ohne Rhythmus. Und mit einer Melodie, die ein wenig über die Mühe verrät, die ich mir bei der Erarbeitung gegeben habe. Nämlich gar keine. Und analysiert es mit euren kleinen Schleimwichsern. Frage: Warum verwendet der Autor hier die Umgangssprache? Das ist keine Umgangssprache, das ist meine Sprache für besondere Anlässe. Es kommt halt immer auf den Umgang an, den man pflegt. Nein, ich bin nicht stolz auf dieses Lied, aber ich bin ein Getriebener, ein von der Wahrheit Getriebener. Ihr hingegen Deutschlehrer, ihr hättet diese Wahrheiten, ihr hättet dieses Lied verhindern können. Wer, wenn nicht ihr? Ja, Deutschlehrer, das war ein Lied des Kabarettisten Sebastian Krämer von seiner Show Spätschicht. Deutschlehrer, ihr hättet die Rechtschreibung verhindern können. Haben wir nicht gemacht. Von hier aus ein Gruß an alle Deutschlehrer. Ich grüße auch den Radiokollegen Werner, der heute leider nicht im Studio sein kann, weil er Knieprobleme hat. Werner, wir vermissen dich hier, ich und der andere ich, der Techniker, der Programmdirektor, der Zensor, wir alle vermissen dich, Werner, und wir wünschen dir gute Besserung. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei sein kannst.

zu Gegnern gemacht. Berlin wirft Karlsruhe vor, aus eigennützigen Motiven die Euro-Rettung zu torpedieren. Mit der Verhandlung über den Fiskalpakt geht das Duell in eine neue Runde. Dazu gibt es im Spiegel von dieser Woche einen groß aufgemachten Bericht. Interessant auch die Spiegel-Umfrage zum Thema. Es geht um das Thema Volksabstimmung. Sind Sie für Volksabstimmungen in Fragen über die Europapolitik? Sind Sie für Volksabstimmungen in Deutschland in grundsätzlichen Fragen der Europapolitik? 74% meinten ja, über dieses Thema muss es Volksabstimmungen geben. Nur 23% meinen nein, die sind dagegen. Das fehlende Prozent sind die Leute, die das nicht wissen, oder die paar fehlenden Prozent. Thema innere Sicherheit. Ein Skandal jagt den anderen. Immer neue Enthüllungen belasten den Verfassungsschutz. Es geht nicht mehr darum, dass der Verfassungsschutz nicht aufgepasst hat, sondern es geht darum, dass der Verfassungsschutz sogar Komplize war bei der Mordserie der Neonazis an türkischen Mitbürgern in Deutschland. Dazu schreibt der Spiegel. Joachim Gauck fand einfühlsame Worte. Der Verfassungsschutz sei fortwährend über Jahrzehnte einem elementaren Misstrauen großer Teile der Bevölkerung ausgesetzt gewesen. Das sagt ausgerechnet Gauck, der aus einem Spitzelsystem kommt, genauso wie das westliche System, wo die Geheimdienste die Bürger bespitzeln. In beiden Systemen wurden und werden, heute werden, die Bürger bespitzelt und die Telefone werden abgehört und die Leute werden ausgehorcht. Dass er nun zurückrudern muss, das ist klar. Das war nämlich vor gut anderthalb Jahren. Deutschlands Verfassungsschützer feierten damals den 60. Geburtstag ihrer Behörde und bekamen vom heutigen Gottesmann, Bundespräsidenten Gauck, damals noch Bürger Gauck, Erbauliches zu hören. Ja, ja. Der lobt einen Spitzelservice in einem Regime, in dem anderen Regime hat er ihn verdammt. Beziehungsweise nicht verdammt, später erst, als er in Sicherheit war, das Regime nicht mehr existierte. Da war dieser Mann sehr mutig geworden und hat sich auch nachträglich gegen dieses Regime großspurig ausgesprochen. Die Bundesrepublik mit ihrer natürlichen Stabilität, so der Festredner, könne es sich halt leisten, mit einem personell so lächerlich ausgestatteten Apparat bzw. einer Institution wie dem Bundesamt für Verfassungsschutz die Demokratie zu verteidigen. 10 spät aufgeklärte Neonazi-Morde und 7 zerschredderte Geheimakten danach ist nicht nur klar, dass fortwährendes Misstrauen in der Bevölkerung angebrachter war als das von Gauck eingeforderte geschwätzige Vertrauen aus dem politischen Raum. Es zeigte sich Ende voriger Woche auch, dass die jüngste Affärenserie im Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, noch längst nicht beendet ist. Das Dokumentendebakel rund um die Operation Rennsteig war noch nicht aufgeklärt. Da musste der BFV-Präsident Heinz Fromm mit einer weiteren Geheimaktion, Operation Saphira, und einer Tarnfirma in Thüringen sich auseinandersetzen. Wo man da auch hinpackt, man fördert immer neuen Unrat und immer neues Komplizentum des Verfassungsschutzes mit den Nazimördern ans Tageslicht. Thema RAF-Ex-Terroristin, sogenannte Terroristin Verena Becker. Dazu schreibt der Spiegel zum Urteil. Ein kluges Urteil, dass Verena Becker in den 70er Jahren zum harten Kern der RAF gehörte, ist unbestritten. Dass sie, nachdem sie damals in anderer Sache zu 2x lebenslänglich und 13 Jahren verurteilt worden war, nach Jahren im Gefängnis dem Verfassungsschutz dienlich war und schon lange nicht mehr mit Terrorismus zu tun hat, ebenso. Dass sie allerdings jene Person war, die am 7. April 1977 in Karlsruhe vom Soziositz eines Motorrads aus Generalbundesanwalt Siegfried Buback und 2 Begleiter erschossen haben soll, glaubt außer dem Nebenkläger Michael Buback, dem Sohn des Mordopfers, und seinen Unterstützern niemand. Es fehlt auch jeder Beweis. Es ist Wunschdenken. Wie auch die Mutmaßungen des Nebenklägers, die Angeklagte sei von einer schützenden Hand ihrer gerechten Strafe entzogen worden. Allein für diese Feststellung hat sich der 21 Monate währende Prozess vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht gelohnt. Das sagt der Spiegel. Becker ist am Freitag von dessen sechstem Strafsenat mit dem Vorsitzenden Hermann Wieland nicht wie ursprünglich angeklagt wegen Mittäterschaft am Buback-Attentat verurteilt worden, sondern wegen Beihilfe. Das Strafmaß 4 Jahre erscheint angesichts dreier Toter milde. Doch was konnte Verena Becker nachgewiesen werden? Nur, dass sie damals bei der RAF war, deren Ziele billigte und die Anschläge nicht verhindert hatte. Berlin, London, Frankfurt, Washington, Financial Crime. Ein Skandal um manipulierte Zinssätze, wie wir letzte Woche auch hier im Niemandsland berichtet hatten, erschüttert Europas Finanzbranche. Nach der britischen Barclays rückt nun auch die Deutsche Bank ins Visier der Aufseher. Investoren fordern bereits Schadenersatz. Fast eine 500 Millionen Dollar Strafe muss Barclay zahlen, weil Mitarbeiter der Bank über Jahre den Londoner Interbank Offered Rate, kurz LIBOR, manipuliert haben sollen. Beziehungsweise manipuliert haben. Der Zinssatz wird von einer Gruppe internationaler Banken bestimmt, die täglich beim britischen Bankenverband jene Sätze eingeben, zu denen sie kurzfristig bei anderen Instituten Geld leihen können. Was heißt das im Klartext? Wenn man diesen Zinssatz manipuliert, dann kann man ordentlich Reibach machen, zumindest die Leute, die eingeweiht sind. Der Zins erscheint auf Bildschirmen von Wertpapierhändlern, Fondsmanagern und Sparkassendirektoren rund um den Globus. Der LIBOR ist die Basis für Wertpapiergeschäfte und Kredite im Volumen von mehr als 350 Billionen Dollar. Das heißt, es ist der Index für die Spekulanten und die Finanzparasiten weltweit. Einer der wichtigsten Schalthebel der Weltwirtschaft ist also in die Hände verantwortungsloser, man muss sagen krimineller, Bankster geraten. Wieder einmal geht es um Gier und große Egos und natürlich kriminelle Energie. Neben Barclays stehen rund 20 weitere Geldinstitute im Verdacht, zwischen 2005 und 2011 falsche Werte in das LIBOR-System eingegeben zu haben. Sie haben damit womöglich Anlegern, Kreditnehmern und anderen Kunden Milliarden Schäden zugefügt und das Vertrauen in ihre Branche weiter zerstört. Die Finanzkonzerne müssen sich spätestens jetzt auf eine härtere Regelung einstellen, das sagt der Spiegel zu diesem Thema. Die britische Regierung will das riskante Investmentbanking weitgehend vom übrigen Bankengeschäft trennen. Von vielen Organisationen und Verbraucherschützern schon lange gefordert, seit Jahrzehnten gefordert. Ähnliche Pläne gibt es übrigens auch in den USA. Skandale und schrumpfende Gewinne setzen den Bankmanagern immer mehr zu. In Aktien von Investmentbanken kann man derzeit nicht investieren. Zu viel Mist kommt ständig an die Oberfläche. Das sagt einer der führenden Analysten für Bankaktien. Noch ein Wort zu den Skandalen. Schon bevor die Aufsichtsbehörden die erste Strafe in der LIBOR-Affäre verhängt haben, waren Investmentbanken chronisch in den Schlagzeilen. Im Mai erst war bekannt geworden, dass die US-Großbank JP Morgan Chase mindestens 2 Milliarden Dollar mit riskanten Spekulationsgeschäften verloren hatte. In Deutschland staunte die Öffentlichkeit über die Chuspe des Morgan Stanley Bankers, ein gewisser Herr Dirk Noteis. Das CDU-Mitglied hatte mit seinem Freund, dem früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Stefan Mappus, jawohl, das ist der, der die Polizei auf die Demonstranten gehetzt hat und hat sie blutig schlagen lassen, der Schüler hat zusammenschlagen lassen, dieser Mann, in aller Stille und am Parlament vorbei, haben diese Leute einen milliardenschweren Deal des Energiekonzerns EnBW eingefädelt. Und in London, Frankfurt und New York rebellierten zuletzt sogar angelsächsische Großaktionäre. Die rebellieren natürlich, wenn sie Geld verlieren, gegen den Bonushunger einiger Bankchefs. Kairo. Demonstrationen auf dem Tahrirplatz sind für Frauen gefährlicher denn je. Teilnehmerinnen müssen nicht nur Festnahmen und brutales Vorgehen durch die Sicherheitskräfte fürchten, sondern auch sexuelle Belästigungen. Vom Begrapschen bis, jawohl, bis zur Vergewaltigung. Nahezu jede Frau, die sich derzeit länger auf dem Tahrir aufhält, riskiert mehr als nur bedrängt zu werden. Das sagt Sally Zonay. Das ist die Projektleiterin des UNO-Frauenprogramms in Ägypten. Doch aus Scham und Angst vor der Familie äußern sich nur wenige. Nihal Sahat Zaglul, die ist 26 Jahre alt, traut sich. Ihr rissen Männer auf dem Tahrirplatz Kleider und Kopftuch vom Leib, befingerten sie am ganzen Körper. Die Angreifer seien in Gruppen bis zu 40 Leuten organisiert. Sie umzingeln dich, trennen dich von deinen Freundinnen, dann werden sie zu Tieren. Das sagt Zaglul. Du bist nur noch ein Stück Fleisch für sie. Ich konnte ihre Hände nicht mehr zählen. Sie waren überall. Bei Großdemonstrationen soll es jedes Mal Dutzende dieser Übergriffe geben. Wer die Täter sind, ist eigentlich unklar. Zaglul vermutet hinter den Angriffen Gegner der Revolution, die Frauen einschüchtern und so andere von einem Besuch des Tahrirplatzes abhalten wollen. Seitdem die Islamisten an Einfluss gewonnen haben, nahmen Häufigkeit und Intensität der Belästigungen zu. Das sagt UNO-Mitarbeiterin Zonay. Falls es überhaupt zu Anzeigen bei der Polizei komme, so ihre Beobachtungen, würden diese nicht einmal verfolgt. Schöne neue Demokratiewelt in Ägypten. Thema Umweltschutz, Thema Planet Erde. Es war eine Konferenz der Superlative und auf ihrer Agenda stand nicht weniger als die Rettung der Menschheit. Für den UNO-Gipfel Rio plus 20 zur nachhaltigen Entwicklung kamen Ende Juni 22.000 Besucher in die brasilianische Metropole, darunter über 80 Staats- und Regierungschefs, tausende Journalisten sowie eine unüberschaubare Anzahl von Nichtregierungsorganisationen. Doch die Umweltbewahrer produzierten an drei Gipfeltagen etwa 60 Tonnen Müll, wie jetzt bekannt wurde. Allein im Flamengo-Park sammelten 80 Müllmänner in Sondereinsätzen 20 Tonnen Abfälle ein, die sie in 430 Containern abtransportierten. In der gerade zum Weltkulturerbe ernannten Grünanlage hatten Teilnehmer die Alternativveranstaltung Gipfel der Völker kampiert. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Konferenz entschuldigte die Umweltverschmutzung. Wasserflaschen und Becher, die von Konferenzbesuchern weggeworfen wurden, seien zum Teil biologisch abbaubar. Das sagte er zu diesem Müllberg, zu dieser Mülllawine. Madrid. Die Kumpel erreichten diese Woche Madrid. Rund 500 Kilometer haben Bergarbeiter aus dem spanischen Norden in den letzten 20 Tagen zurückgelegt, um die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze zu verhindern. Am Dienstag dieser Woche waren sie ungefähr 200 Teilnehmer dieser Marcha Negra, des sogenannten Schwarzen Marsches, in der Hauptstadt Madrid angekommen. Viele von ihnen vermutlich mit Blasen an den Füßen, Sehnenentzündungen und anderen Blessuren. Empfangen wurden die Kumpels von den Aktivisten der Bewegung 15. Mai und von vielen Bürgern, die sich spontan an der Puerta del Sol diesem Marsch für einige Stunden anschlossen. Es waren Zelte aufgebaut worden, wo die Kumpels ausruhen konnten. Denn der wichtigste Termin stand den Kumpels noch bevor. Der war dann einen Tag später. Das war erstmal eine Protestkundgebung vor dem Industrieministerium. Und dann sollte dem zuständigen Minister, Herrn José Manuel Soria, eine Urkunde überreicht werden, ein Aufruf überreicht werden. Es sollte mit ihm verhandelt werden. Es sollte über eine Rücknahme der 63-prozentigen Kürzung der staatlichen Bergbauförderung verhandelt werden. Gewerkschaften, aber auch Bergbaufirmen befürchten nämlich, dass die Streichung das Ende der meisten Kohlebergwerke in der Region Asturien sowie Kastiliens und León und damit das Aus für den gesamten Sektor in Spanien bedeuten wird. Die Kumpels wurden begeistert empfangen. Es wurde sogar zugerufen. Es bildeten sich Sprechchöre, die sagten: Vosotros sois nuestra selección. Ihr seid unsere Nationalmannschaft bzw. unsere Fußballnationalauswahl. Das war eine Anspielung auf den wenige Tage vorher stattgefunden habenden Empfang der spanischen Fußballnationalelf, die gerade frisch den Europapokal der Nationalmannschaften gewonnen hatte. Ein Ereignis, wo sich die Herrschaften immer gerne dran klemmen und sich dann auch als Spanier, und wir sind alle Spanier und wir sind alle wir und wir haben alle etwas davon, feiern lassen. Die Kumpels. Und auf der Demo gab es Zoff. Es wurden Leute niedergeprügelt von der Polizei. Es gingen Bilder um die Welt, wo ein junges Mädchen, besonders emblematisch dieses Foto, wo ein junges Mädchen blutig geschlagen wurde, mit blutigem Kopf steht sie fassungslos vor den Robocop-Schlägertypen, die da aus einer Art Buschzone, die mitten in der Stadt ist, hervorgeprescht waren und auf die Leute eingeschlagen haben. Die offizielle Antwort des neofrankistischen Regimes auf die spontane Solidarität der Leute mit den Kumpels aus Asturien. Ein Blick auf die Internetseiten dieser Woche, da haben wir die tagesschau.de. Da gibt es zuerst einmal einen Bericht über das Geschäft, das andere machen. Es geht um Opel-Interimschef Girski, der hat alle Konzernmitarbeiter zu zusätzlichen Anstrengungen aufgefordert. Ein Sanierungskurs werde eingeleitet und so weiter und so weiter. Es werden wieder Opfer verlangt von den Arbeitern. Dann gibt es natürlich ganz groß immer wieder die Syrien-Massaker-Berichterstattung. Da vergeht kein Tag, wo ein angebliches Massaker stattgefunden hat. Wir haben vorhin versucht, in unserer Erklärung über den Begriff Freiheit und über die Menschenrechte zumindest grundsätzlich etwas zu diesem Thema zu sagen. Internationales Entsetzen nach den Berichten über ein neues Massaker in Syrien. UN-Generalsekretär Ban und US-Außenministerin Clinton appellierten an den UN-Sicherheitsrat, jetzt zu handeln und Sanktionen gegen die Regierung Assad zu verhängen. Von einem Konsens ist das Gremium aber nach wie vor weit entfernt. Die Kriegsfanatiker der NATO würden natürlich da gerne eingreifen, auch selber Truppen ins Land schicken. Offiziell, inoffiziell sind viele tausend Söldner im Land, die schon mit CIA-Hilfe und NATO-Geld gegen die Truppen der Assad-Regierung kämpfen. Das ist bekannt, da machen sie noch nicht mal einen Hehl draus. Aber sie wollen das Land natürlich gerne im Griff haben. Dazu verbreiten sie den Zuckerguss der Menschenrechtskämpfer, die sie angeblich sein sollen. Dinge, die sie ihren eigenen Regimen niemals abverlangen. Wer fordert schon Menschenrechte in Saudi-Arabien? Ein Regime, das noch viel schlimmer ist als Syrien. Da kommt niemand auf den Gedanken, von diesen dicken Scheichs überhaupt so etwas zu fordern. Gut, dann gibt es viele Tote bei Selbstmordanschlag in Afghanistan. Attentat auf Hochzeitsgesellschaft, immer wieder. Dann geht es um eine Staatsreform zum Thema Sprachenstreit in Belgien auf der Homepage. Dann gibt es eine Debatte über Verfassungsschutzreform. Der Ruf nach einer Reform des Verfassungsschutzes wird angesichts der massiven Fehler, nennen die das, bei den Ermittlungen zur Aufdeckung der jüngsten Neonazi-Mordserie lauter. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger forderte im Tagesspiegel, den Dienst auf den Prüfstand zu stellen und zu verkleinern. Hören wir einmal rein in die Tagesschau in 100 Sekunden, was die aktuellen Meldungen vom Tage sind. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Entsetzen nach Massaker in Syrien. UN-Generalsekretär Ban forderte den Sicherheitsrat zum Handeln auf. In dem syrischen Dorf Tremse sollen mehreren Berichten zufolge mindestens 200 Menschen getötet worden sein. Der Leiter der UN-Beobachtermission MUT bestätigte, dass es Gefechte mit schweren Waffen gegeben habe. Neue Strategie bei Opel angekündigt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat Übergangschef Girski zusätzliche Anstrengungen der Mitarbeiter gefordert. IG Metall-Chef Huber warnte davor, die Vereinbarungen mit der Arbeitnehmerseite zu brechen. Huber sagte der Süddeutschen Zeitung, Werksschließungen bei Opel würden Unsummen kosten. Reform des Verfassungsschutzes gefordert. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger sagte dem Tagesspiegel, Aufgaben und Befugnisse der Verfassungsschutzämter müssten nach den Versäumnissen bei den Ermittlungen zur Neonazi-Terrorzelle überprüft werden. Außerdem schlug sie vor, die Zahl der Behörden deutlich zu reduzieren. Widerstand gegen Sparkurs in Spanien. In Madrid haben die Proteste bis in die Nacht angedauert. Demonstranten blockierten Straßen und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ihr Protest richtet sich gegen die jüngsten Beschlüsse der Regierung. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer erhöht werden. Erinnerung an Costa Concordia-Unglück. Angehörige gedachten am Abend auf der italienischen Insel Giglio der 32 Opfer. Im Januar war das Kreuzfahrtschiff mit etwa 4200 Menschen an Bord auf einen Felsen gelaufen und gekentert. Unter den Toten waren auch mehrere Deutsche. Das Wetter. Im Norden und Westen dichte Wolken, gebietsweise Regenfälle mit Gewittern. Auch in Alpennähe zum Teil starker Regen. Dazwischen Sonne, Wolken und örtliche Schauer. Im Bergland stürmisch. Temperaturen 14 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten von der Tagesschau, von der ARD-Seite. Werfen wir einen Blick auf die Tageszeitung Junge Welt, eine linke und kritische Tageszeitung. Da gibt es auf der Titelseite Opel stürzt ab, Wechsel auf dem Chefposten, offenbar wegen weiterhin katastrophaler Verkaufszahlen, Gewerkschaften und Betriebsräte warnen vor Werksschließungen. Das klingt natürlich ganz anders. Hier wird immer aus dem Blickpunkt der Betroffenen berichtet und alle Berichte, die man in der jungen Welt lesen kann, haben einen kritischen Aspekt, einen kritischen Unterton und sie versuchen auch Klartext zu sprechen. Schauen wir einmal, wie die das formulieren. Hier wird gesagt, bei Opel werden die Vorstandsvorsitzenden mittlerweile schneller ausgewechselt als die Reifen bei der Formel 1. Der Rücktritt von Karl Friedrich Strake am Donnerstagnachmittag nach nur anderthalb Jahren Amtszeit sei Folge der unverändert miserablen Verkaufszahlen, hieß es am Freitag. Bei dem von der Detroiter Zentrale des Mutterkonzerns General Motors, GM, ausgesteuerter Autobauer droht nun eine noch härtere Gangart. Betriebsräte und IG Metall warnen vor Werksschließungen. Am Mittwoch hatte Strack in Bild noch von seinem Wachstumsplan schwadroniert. Schon einen Tag später war er weg vom Fenster. Er sei von seinem Posten als Opel-Vorstandschef und seiner erst im Januar dieses Jahres übernommenen Funktion als Präsident von General Motors Europa zurückgetreten. Der allgemeine Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen ließ sich von dem Springerblatt mit einer Negativprognose zitieren. Jetzt kommt die knallharte Sanierung. Mitarbeiter werden rausgeschmissen, Werke geschlossen. Dann gibt es bei der Jungen Welt einen Bericht zum Thema Leopardenanleinen. Die Leoparden sind die Kampfpanzer. Rüstungsgegner bereiten für den Spätsommer eine Großkampagne gegen Waffenexporte vor. Die Schwerpunkte sind Berlin und Kassel und der Bodenseeraum. Ein breites Bündnis aus über 50 Organisationen bereitet für diesen Sommer eine bundesweite Kampagne gegen deutsche Rüstungsexporte vor. Unter dem Motto Aktion Aufschrei, stopp den Waffenhandel, den Opfern Stimme, den Tätern Name und Gesicht sind vorwiegend Proteste gegen den Export deutscher Kampfpanzer des Typ Leopard 2 nach Saudi-Arabien vorgesehen. Der Politologe Peter Grottian sagte am Freitag in Berlin, am gestrigen Freitag, vor Journalisten erstmals in der Geschichte der BRD, gäbe es die Chance, ein derartiges Rüstungsgeschäft zu verhindern. Einer MNET-Umfrage zufolge seien 70-80% der Deutschen gegen diese Panzerlieferung. Jetzt kommt es darauf an, diese Ablehnung mit Methoden des zivilen Ungehorsams wachzuhalten. Es muss den Herrschenden wehtun, sagte der emeritierte Universitätsprofessor. Beabsichtigt seien Aktionen an den Orten, an denen Waffen produziert bzw. wo politische Entscheidungen für Rüstungsexporte gefällt werden. Werfen wir einmal einen Blick auf den Aspekt, den die junge Welt hervorhebt beim Thema Massaker. Erneut Massaker in syrischem Dorf, vermutlich mehr als 2000 Tote, Opposition beschuldigt staatliche Milizen, Regierung macht Terroristen verantwortlich. Im Kampf um die Zukunft Syriens, so schreibt die junge Welt, hat es am Donnerstag erneut einen Massenmord gegeben. Vermutlich kamen mehr als 200 Menschen in dem Dorf Al-Traimseh unter bisher ungeklärten Umständen ums Leben. Syrische Medien berichteten unter Berufung auf offizielle Quellen, dass bewaffnete Gruppen, Dutzende Terroristen das Dorf bei Hama überrannt und viele syrische Zivilisten getötet und verletzt hätten. Ein Augenzeuge, der telefonisch zugeschaltet war, berichtete dem staatlichen syrischen Fernsehen, die Männer hätten wild gewütet, Häuser angezündet und zerstört. Mehr als 50 Menschen hätten sie ermordet. Einige Häuser hätten sie in die Luft gesprengt, darunter auch das Haus eines Verwandten. Das sagte der Augenzeuge Arif al-Khalid. Wäre die Armee oder wären Sicherheitskräfte im Dorf gewesen, wäre das nicht geschehen, sagte der Mann unter Tränen. Die Dorfbewohner hätten telefonisch die Armee aufgefordert, die daraufhin das Dorf umstellt und massiv eingegriffen habe. Dabei seien möglicherweise mehr als 150 Kämpfer getötet worden. Festgenommene Kämpfer seien mit in Israel hergestellten Maschinengewehren ausgerüstet gewesen. Bei den Kämpfen seien drei Angehörige der Sicherheitskräfte getötet worden. Ja, so eine Analyse klingt natürlich ganz anders als die Krokodilstränen des Kofi Annan und, nein, des Yang Ki-moon auf den offiziellen Seiten bei der ARD bzw. bei der Tagesschau oder bei den anderen Medien, die doch da sehr NATO-hörig sind. Werfen wir noch einen Blick auf das Medium www.spiegel, auf die Homeseite des spiegel.de von heute. Mal gucken, was die so hervorheben. Aha, da haben wir das Thema Schweiz. Nordrhein-Westfalen kauft neue Steuersünder-CD. Ein ewiger Streitpunkt zwischen den Ländern Schweiz, dem Steuerparadies Schweiz und den Finanzämtern in Deutschland. Deutsche Steuersünder in der Schweiz sollten sich Sorgen machen. Nordrhein-Westfalen hat nach Information des Spiegel und der FDD eine neue CD mit brisanten Daten gekauft. Das Inkrafttreten des Steuerabkommens zwischen Deutschland und der Schweiz wird immer unwahrscheinlicher. Klar, die Schweizer wollen sich nicht gerne das Geschäft mit den Steuerhinterziehern versauen lassen. Für die fallen da natürlich selber viele, viele Milliarden bei ab. Dann auch der Spiegel bringt was zum Thema Werksschließung. IG Metall droht Opel-Chefs. Dann Afghanistan, viele Tote bei Anschlag auf Hochzeitsfeier. Dann umstrittenes Wahlverfahren. Lamak attackiert Verfassungsrichter. Dann geht es um das Thema Anwerbung für Thüringer Verfassungsschutz. Protokolle lösen Rätsel von Röwers Ernennung. Wer hat Helmut Röwer zum Chef des Thüringer Verfassungsschutzes gemacht? Vor dem Neonazi-Untersuchungsausschuss konnten sich weder Ex-Innenminister Schuster noch sein Staatssekretär erinnern, wer die umstrittene Personalie zu verantworten hat. Niemand weiß also, wie dieser Mann auf den Thron des Thüringer Verfassungsschutzes kam. Und zum Abschluss unseres heutigen Katastrophenblocks noch eine Meldung aus dem Sonnensystem. Es geht da um ein Extremszenario. Physiker warnen vor einem Super-Sonnensturm. Das Foto ist unglaublich interessant. Man sieht da die Oberfläche der Sonne und man sieht diese gewaltigen Protuberanzen, die von der Oberfläche der Sonne weit ins Weltall schießen. Und es sieht wirklich unglaublich ergreifend aus. Ein Sonnensturm hat am heutigen Samstag die Erde getroffen. Für die kommenden Monate sagen Forscher weitere voraus. Irgendwann könnte es einen Supersturm geben mit der Gefahr katastrophaler Stromausfälle auf der Erde. Am Donnerstag, dem 1. September 1859, stieg Richard Carrington, ein 33-jähriger Brauer und Amateurastronom, in der Nähe von London die Treppe zu seinem privaten Sternwarte hinauf. Er zeichnete gerade Sonnenflecken nach. Da erschienen inmitten dieser Flecken zwei intensiv gleißende Lichtpunkte. Carrington hatte eine gewaltige Eruption auf der Sonne beobachtet. Ein Ausbruch der Carrington-Klasse ereignete sich vermutlich nur alle paar Jahrhunderte. Aber schon viele kleinere Sonnenstürme könnten heute beträchtliche Schäden anrichten, weil die Menschen immer stärker auf Technik angewiesen sind, die im Weltraum stationiert ist. Sonnenstürme stören die Ionosphäre, eine Atmosphärenschicht mehr als 100 Kilometer über der Erdoberfläche. Die Piloten der rund 11.000 Passagierflugzeuge, die jedes Jahr die Nordpolregion überqueren, sind dort auf dem Kurzwellenfunk angewiesen, denn die Kommunikationssatelliten sind über dem Äquator stationiert und erreichen die Polregion nicht. Doch wenn das Weltraumwetter die Ionosphäre aufwühlt, beeinträchtigt dies den Kurzwellenfunkverkehr und die Piloten müssen ihren Kurs ändern. Sieht also nicht gut aus, ein Sonnensturm, und wir müssen aufpassen. Mal gucken, was hier unsere Computer in im Kontrabanda-Studio machen. Ich werfe mal gerade einen Blick auf den Computer 1. Der funktioniert noch sehr gut. Da gibt es nur im Wometer gibt es einige Ausschläge. Da geht eine Skala rauf und runter. Aber sonst alles beim Alten. Computer 2 auch in Ordnung. Computer 3, der surrt da, der schnurrt freundlich vor sich hin. Alle meine Messgeräte im Sollbereich. Das heißt, wir haben nichts zu befürchten. Gut, das waren die Katastrophen und vermischten Meldungen vom heutigen 14. Juli 2012. Noch ein Gruß von DJ Attila. Mal gucken, ob ich den finde. Den hatte ich doch gerade. Ja, der ist hier. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda. 91.4 de la FM. Flüssig voll fett, wegen Brief der Schleuer, wo absolut nix an ihm denkt. Wo ich zum sechsten Morgen hast, wo mir voll hat, trotzdem für alles in Erklärung parat hat. Noch drei, vier Bierchen an einem Punkt war, wo man nix mehr merkt. Da ich für dann nochmal die Grübel zu bringen nicht. Die drückt die Schraft, die bringt dich runter bis sonst noch jetzt. Die fuck dich auf bis zu dem Punkt, wo überhaupt nichts mehr klappt. You are good, man. Dann hängst du nur noch rum und zweifelst an dir. Und wirst ja alles, was du fehlen kannst, mehr. Bist du ja neidisch auf die Typen, die du sonst nur bedurst. Der Durchblick-Profi aus dem Bausparverein. Und um ihr Bräun mit Frau und Pudel allein. Mit Singer ein Bockisch, die Rustikale, selber dennoch modern. Mit Singem Rallye-Streifen, Opel GT. Der Wunderbömmchen. Niemandsland, día 14 de julio, es sábado, estamos aquí en directo, estamos en la recta final, última media hora del programa Niemandsland, para todas y todos que no entienden el alemán, digo, aprended, escuchad y aprended, bárbaros, no, es broma, no aprended, pero disfrutad de la música. Aquí tengo dos amigos de la radio, Ernest Che Mahara, y Jordi de Rizoma Jordi, Rizoma George and Mahara Ernest, y van a anunciarnos la fiesta del Raval. Venga, chicos, ¿qué hay? Bueno, pues como cada año la Contrabanda va a participar en las fiestas populares, las fiestas pop del Raval. Exacto. Que este las año décimas, la décima edición, ni más ni menos, número redondo. Ya estamos entrando en la madurez de los festejos populares, ¿eh? Y bueno, pues este año nos coincide que estamos en la Plaza Jean Genet, como el año pasado, bueno, ahí al lado de entre los bomberos y la Escuela Oficial de Idiomas. Y bueno, pues vamos a estar vamos a estar grabando todo el evento en contrabanda, pero haciendo radio en vivo. Podrá haber pero la haciendo gente ahí, radio en vivo, la radio en la calle, que es lo interesante, ¿no? Claro, con lo cual pues invitamos a todo el mundo que le, bueno, pues que le apetezca vernos las caras y vivir un ratito de emisión radiofónica en directo, pues a que se pase por ahí y que, bueno, y que nos venga a saludar y a participar un poco de, pues, de esta emisión de Radio Libre en la calle. Y será a partir de las 12:30, una, más tirando a la una, cuando nos vayamos para allí, en la Plaza de Sant Genet, hasta las 5 más o menos. Hasta las 5. ¿Cuáles serán los eventos más emblemáticos de esta fiesta, Ernest? Bueno, pues, hay un buen surtido de actividades para hacer. Por ejemplo, de 12 a 2 se hacen varios talleres. Se hace un taller de Tir al Politik, que es esto de... proyectar tu rabia contra una foto de algún político ilustre, como puede ser Felip Puig. ¿Estamos seguros que es una foto? Sí, ¿no? O igual han traído a Mariano Rajoy para poder golpearle. Pues es no lo sabemos. O algún que otro contrabandista de tabaco. Bueno, algún político... Robocop Puig. El Master of Robocop. Exacto, pues este es un primer taller. Luego hay un taller de torno de fango, moldear figuras y hacer... Embarrarse. Sí, está bien, efectivamente. Está muy bien. Y después también hay un taller de ninots. Que lo hacen Don Tocho y Bunker Moros. Ajá, Bunker Moros. ¿Qué es el nombre del...? No sé, de un muros de bancos. Vete a saber. Pues ahí la Ruta Libertaria, ¿no? Que es un clásico entre clásicos. Muy, muy recomendable para quien no lo haya hecho. Es muy interesante. Lo hace un miembro del Ateneo Enciclopedia Popular, que había estado años haciendo un programa aquí, que era La Memoria Silenciada. Y hace una ruta por la historia un poco olvidada y relacionada con el movimiento anarquista libertario. Básicamente del Raval. Quizá hace alguna incursión al otro lado del paralel, pero sobre todo en el chino. Exacto. Luego ya nos vamos a las 2 de la tarde, que hay paellada popular, que algunos compañeros hacen una comida popular para toda la gente que se quiera acercar allá y que quiera, bueno, pues que quiera compartir un ratito en la Plaza Jean Genet. Diría que hay versión vegana y carnívora. Exacto. Bueno, vegana seguro que hay. Seguro. Luego también a las 4 hay cafés y carajillos. Que para hace, todos. Para todos. Bueno, de hecho es una de las actividades que ya el año pasado Ernesto Chemajar y yo vivimos intensamente. Luego a las 4 también hay... Sobre todo los carajillos. Violentos, poesía para la minería y para la vaga salvacha. Que es, bueno, pues será algún tipo de recital que hagan. A pico y pala, efectivamente, y harán... Claro, con cachos de carbón. Exacto, y con algún que otro barreno para demoler algún tipo de edificio que nos moleste. Luego, a las 4, efectivamente, que lo tiene el Ernesto tiene ahí el cartel. Bueno, es una de las novedades, porque todo lo que hemos dicho es un poco la programación que cada año se hace en estas fiestas populares. La novedad este año es el torneo de fútbol del Raval, que es el primer año que se hace, que ahora lo organiza sobre todo gente de la CNT, y se hace en la misma plaza, que hay un lado que hay un campo de fútbol. Empieza a las 4 y había un correo electrónico para la gente se inscribiera, lo que pasa que, bueno, yo creo ahora no tiene mucho sentido darlo, sobre todo que la gente que quiera jugar que se venga antes. Ese equipo os quiero de 5 máximo. Uh-huh. Bueno, y después con reservas, estilo como el Furat, ese campeonato. ¿Y qué histórico. Tipo de suelo es? ¿Como el Furat? ¿Un suelo difícil o un suelo más bien civilizado? No te diría que es césped, hay regado cada día. Es cemento, pero no es polvo y tierra. Vale, no es polvo. Esto es importante, así no vamos a morder el polvo. No. ¿Y Contrabanda tiene equipo? No, es no que creo. Realmente no llegamos, creo, ni a 5 personas para hacer la emisión, o sea, para hacer el equipo. Pero bueno, animar a la gente, si también hay contrabandistas que quieren venir o oyentes que quieren ayudar a montar un equipo contrabandista, venga, nosotros intentaremos, no sé, de alguna forma intentar retransmitir, si podemos, parte de este torneo, si es que se hace, para eso que la peña se apunte que hay pocos equipos. Pues bien, chicos. Luego vamos a la tarde, solo acabamos así. Sí, hay tiempo. Y ya damos por concluida esta incursión aquí. Agradecida. A la tarde, pues hay diferentes conciertos. Empiezan el colectivo de Músics del Metro, que hacen así, pues como un turno de estos de actuaciones musicales. Luego de 7 a 8 también van a hacer un mural, el grupo de Jovas del Raval va a hacer un mural bueno, pues conmemorativo de lo que son las décimas fiestas. Y luego ya hacia la noche hay el Tabalés del Poble Sec, que es así, hacen un, pues digamos así, hacen su actuación de, pues de tambores y fuegos artificiales y tal. Y luego ya por la noche ya viene primero el rap del Joves, de, bueno, del Casal de Infants del Raval, que hacen Basket Beat, Phil Euphorics, Miskin Soldiers, Young Africans, y conciertos de rap, ¿cómo se llama? Asma y Se Fuga, Electric Shoes y La Corva del Rock and Roll. Y con esto ya acabamos, bueno, a la una y media. Recomendar especialmente Asma y Se Fuga, peña que es vinculada aquí a Contrabanda, y seguro que en algún momento aprovecharán también para explicar un poco la situación de aquí. Y después decir que había otras actividades que se han hecho todos estos días durante las fiestas. Ayer había un concierto punk organizado por el local en el mismo sitio, y que una de ellas era un pase de una película al aire libre, y que el distrito no dejó que se hiciera al aire libre. Puso problemas para hacer esta proyección cuando ellos están haciendo continuamente durante estas fiestas actividades al aire libre. Se tuvo que hacer, no sé al final en qué local, pero no pudo ser. Y que mañana se acaban las fiestas con una jornada en el huerto ocupado que hay ahí en ese barrio, en el Chino, que está en la calle Reina Amalia 11, y es a partir de las 18 horas y hasta las 9. Habrá una merienda hortera, juegos infantiles y una mesa redonda para hablar sobre cooperativas y grupos de consumo. Son todas estas fiestas populares del Revolution. Y después animar eso, la misión, sobre todo que hagamos contrabanda a partir de las 12:30, una. Que la gente no solo venga a escucharnos, sino que si viene gente a actuar, que se trae la guitarra, a explicar cosas y tal, lo vamos a agradecer. Por ejemplo, habrá un conciertito, mini concierto de unas chicas que se llaman, un espedólogo se llama Insartesas, hacia las 3:30 o así. Y que yo aprovecho para decir, recomendar a la gente que si las quiere ver tranquilamente antes de bajar a Fiestas del Raval, estas chicas van a estar actuando antes, a partir de la 1:30, en la bodega de la avenida Baicarca. Y después de comer, hacen un intensivo, después de comer estarán en el estudio móvil de Contrabanda. Claro. Plaza Jean Genet. Esto es. Pues bien, no, ya no hay excusas para decir esta tarde no pasa nada aquí en Barcelona. Al contrario, hay un montón de cosas que se puede vivir y vibrar con buena música y buen feeling en el Raval. Muchas gracias, Revolution. Ernest. Raval Revolution. Muchas gracias. Venga, gracias, nos vemos. Nos vemos ahí. Tschüss. Tschüss. Muy bien. Sí, exacto. Para el audio. Bueno, un placer, chicos, de haberos tenido un momento aquí. Y nos vemos, ¿eh? Chao. Soy Vigas Luna, saludo a los oyentes de Nimasland y Contrabanda FM 91.4, y vivan las gallinas felices. Den Händler, was verkaufen sie hier. Alles, was sie sich wünschen, alles gibt es bei mir. Das, wonach sie sich sehnen, was sie froh machen kann, was sie schon nicht mehr hofften, alles biete ich an. Oh, wie hab ich mich da vor dem Händler mit dem Wünscheaufsagen beeilt. Sieh, ich möchte das Schweigen der Waffen und die Brötchen viel besser verteilt. Mehr Verstand in die Köpfe, aus den Augen der Gier. Elternzeit für die Kinder, Achtung vor jedem Tier. Helle Zimmer für alle, Arbeit je nach Talent. Als ich Luft holen wollte, sprach er kleinen Moment. Sicher haben sie mich falsch verstanden. Wie ich höre, wollen sie Früchte von mir. Ach nein, ich verkauf keine Früchte, nur die Samen dafür. Das war ein Lied des ostdeutschen Liedermachers Gerhard Schöne. Gerhard Schöne wurde am 10. Januar 1952 in Coswig bei Dresden geboren und ist ein deutscher Liedermacher. Er wuchs als Sohn einer evangelischen Pfarrersfamilie im sächsischen Coswig auf. Er gehörte in der DDR zu den bekanntesten Liedermachern und ist auch heute noch auf Konzerten und mit neuen CDs sehr erfolgreich. Im Jahr 1981 erschien seine erste LP bei Amiga, dem legendären DDR-Label. Seine Musik fand 1986 im DEFA-Kinderfilm Der Junge mit dem großen schwarzen Hund Verwendung, in dem Schöne auch eine Nebenrolle als Musiker übernahm. Im Januar 1988 erschien seine LP Du hast es nur noch nicht probiert, die mit Liedern wie Mit dem Gesicht zum Volke deutlich die Stimmung großer Teile der Bevölkerung in der DDR zum Ausdruck brachte. Schöne gehörte zu den Künstlern, die aktiv die Wendezeit 1989-90 begleiteten. Bis heute ist er gesellschaftlich engagiert und unterstützt zum Beispiel die Entwicklungsprojekte der ostdeutschen Organisation INCOTA-Netzwerk, deren Beirat er angehört. Gerhard Schönes Texte wirken manchmal kindlich naiv, sind aber auch immer einfühlsam, oft gesellschaftskritisch und von seinem christlichen Glauben geprägt. Populär geworden ist Schöne vor allem durch seine Sammlung von Kinderliedern aus aller Welt und aus eigener Feder. Am bekanntesten sind Kinderland und Jule wächt sich nie. Das werden wir uns gleich mal anhören. Ebenso erfolgreich wurde er mit Liedern für Erwachsene. Er tritt regelmäßig zu evangelischen Kirchentagen auf. Zu DDR-Zeiten war er mehrmals Gast beim Festival des politischen Liedes. Gerhard Schönes Alben erscheinen im Buschfunk Verlag in Berlin. Anfang des Jahres 2008 erschien bei Buschfunk das erste Kinderbuch von Gerhard Schöne, Wenn František niest. Ehrungen hat er auch einige bekommen. Trotz seiner kritischen Töne wurde er als erfolgreichster Liedermacher der DDR 1989 mit dem Nationalpreis der DDR geehrt. 1994 erhielt er den Verdienstorden des Landes Berlin. 96 war er Preisträger der Ökumenischen Stiftung für Bibel und Kultur. Wegen seines Engagements für Kinder wurde er zum UNICEF-Botschafter ernannt. 2002 würdigte ihn der Verband Deutscher Schulmusiker für seine Leistungen in der Musikerziehung mit dem Leo Kestenberg-Preis. Ich nenne jetzt nur ein paar seiner gut zwei Dutzend LPs bzw. CD-Alben, die er im Laufe seines Künstlerlebens bisher herausgebracht hat. Der ist ja noch nicht so alt, da wird noch einiges kommen. 81, wie gesagt, spar deinen Wein nicht auf für morgen. Dann 82 Lieder aus dem Kinderland, 83 Menschens Kind. Dann geht's weiter, immer weiter mit schönes Liederpaket. 93, böses Baby Kitty Schmidt. 95, einfach nur stichartig, sage ich jetzt, stichprobenartig, Kindergedichte 2001, Könige aus Morgenland, dann Wo, Live-CD, Burgen und Schlösser Tour 2006 und seine letzte LP heißt Die Lieder der Briefkästen. Eine, die es mir besonders angetan hat, da habe ich gestern ein bisschen reingehört, war Die Lieder der Fotografen. Daraus auch das Lied über das Äffchen, das so schrecklich eingesperrt ist und so viel leiden muss. Jo, Gerhard Schöne, ein Liedermacher aus der ehemaligen DDR. Hören wir einmal das Lied Glück oder Unglück von Gerhard Schöne. War ein Bäuerlein, hatte nur ein Pferd, lief das Pferd davon und es lief das Pferd davon und ist nicht heimgekehrt. Kamen alle Nachbarn an, klagten laut, du armer Mann, so ein Unglück, so ein Unglück, so ein Unglück, nein. Doch das Bäuerlein sprach leis, ob's ein Unglück ist, wer weiß. Morgen bin ich schlauer, als das Pferd tagsauf durch das Hoftor schritt, brachte es dem Bäuerlein noch ein Wildpferd mit. Kamen alle Nachbarn an, freuten sich, du guter Mann, so ein Glück, hey, so ein Glück, hey, so ein Glück, hey, hey. Doch das Bäuerlein sprach leis, ob sein Glück ist gut, wer weiß. Morgen bin ich schlauer. Und des Bauern Sohn ritt das Wildpferd ein, stürzte von dem Pferd und brach sich ein Bein. Kamen alle Nachbarn an, klagten laut, du armer Mann, so ein Unglück, so ein Unglück, so ein Unglück, nein. Doch das Bäuerlein sprach leis, ob's ein Unglück ist, wer weiß. Morgen bin ich schlauer. Als ein Krieg im Land ausbrach, zog man die Burschen ein, nur des Bauern Junge nicht mit dem gebrochenen Bein. Kamen alle Nachbarn an, freuten sich, du guter Mann, so ein Glück, hey, so ein Glück, hey, so ein Glück, hey, hey. Doch das Bäuerlein sprach leis, ob sein Glück ist nun, wer weiß. Morgen bin ich schlauer. Dein Verhängnis ist doch vielleicht dein Glück, und dein Hauptgewinn bricht dir das Genick. Sei heut zufrieden, dass du lebst und noch einen Finger hebst. Morgen oder übermorgen kommt ja doch der Tod. Stimme, tolle Lieder, der frühere DDR-Liedermacher und heutige gesamtdeutsche Liedermacher, Gerhard Schöne, im Niemandsland vom heutigen 14. Juli 2012. Ein doch recht warmer Tag, der leicht schon in Schwüle reingeht, hier im Zentrum von Barcelona. Die Freunde von Majaras und Rizoma, die waren gerade hier im Studio und haben das Straßenfest angekündigt, das in diesen Tagen, heute Morgen, gestern hat es schon angefangen, im Stadtviertel Raval stattfindet. Las Festas Populares del Raval unter dem Motto Revolution. Revolution. Da gibt es einiges an Workshops und Sachen für Kinder und eine Paella und Cafés und Carajillos und dann auch Gedichte für die Bergarbeiter. Contrabanda berichtet zwischen 16 und 17 Uhr live von diesem Ereignis. Dann gibt es auch ein Fußballturnier, dann gibt es verschiedene Maueraktionen, da wird etwas auf die Mauer gemalt und natürlich jede Menge Musik, wie hier in Niemandsland, auch Konzerte. Die Gruppe Asthma, C. Fuga, sie haut ab, oder er haut ab, Electric Shoes, elektrische Schuhe und La Curva del Rock'n'Roll im Konzert von 22 Uhr bis 1.30 Uhr heute Abend, sehr spät. Es gibt auch Reggae, es gibt Rap, es gibt Hip-Hop. Es gibt alles Mögliche, auch für Kinder. Ja, Kinder und Jugendliche sind auch eingeladen zum interkulturellen Casal Infant Rap-Wettbewerb. Zigarette aus. Die abgebrannten Leichen liegen im Rauch hängt faul an der Luft. Ein pelziger junger Morgen schleicht sich durch den Raum und es wird endlich Zeit, dass eine von uns sagt, du solltest jetzt nach Haus. Doch der Plattenspieler dreht sich, das letzte Lied schon längst vorbei. Es ist 4:05 und ich frage mich, ob du bleibst. Straßen ziehen sich im Schweigen an. Der letzte Bus schläft tief und fest. Kein Geld für ein Taxi. Und eigentlich wollen wir beide nicht, dass du gehst. Ich würde dich fragen, wenn ich glaubte, du bleibst, dass du gerade dann gehst. Ist das, was ich weiß, und ich bin zwar allein. Doch ich habe noch meinen Stolz. Und der Plattenspieler dreht sich, das letzte Lied schon längst vorbei. Es ist 4:05 und ich frage mich, ob du bleibst. Ein Lächeln könnte schon reichen, also frag mich jetzt, ich sag dir wohl nicht nein. Aber du bist stur und nicht nur du allein, also warten wir beide, bis der Tag entscheidet und alles, was bleibt, ist wieder eine schlaflose Nacht. Doch der Plattenspieler dreht sich, das letzte Lied schon längst vorbei. Wir sitzen hier und ich frage mich, ob du bleibst. Ich sage tschüss, adieu, adios. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was sie tun und machen. Und wir sehen uns und wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn es wieder heißt Niemandsland 91.4 FM von 10 bis 12 hier bei Contrabanda. Auch im Internet zu hören unter www.niemandsland.contrabanda.org. Jawohl, tschüss, halten Sie die Ohren steif. Auf der Sonne hat die NASA am 12. Juli registriert. Von Sonnenfleck Nummer 1520, der 10-mal so groß ist wie die Erde, wird Plasma ausgestoßen. Der Sonnenwind nach einer solchen Eruption bläst mit mehr als 1200 Kilometern pro Sekunde in Richtung Erde. Am 14. Juli wird der Sturm das geomagnetische Feld der Erde treffen und könnte beispielsweise Satelliten beschädigen oder Funkverkehr stören. Die gute Nachricht, wenn der Sonnenwind die Erde trifft, lassen sich Nordlichter beobachten.